Schwarze Regenschirme, dunkler Himmel. Alle schauen auf einen grauen Stein. Tränen hinter Gläsern teurer Sonnenbrillen. Leute, wegen mir braucht ihr nicht traurig sein. Heute hau ich rein, doch irgendwann sehen wir uns wieder. Bitte nicht beeilen, dieses Leben ist ein Keeper. Mit Sicherheit kommt was danach, irgendwas nicht einfach schwarz. Nicht nur Würmer, Maden, Dunkelheit in einem Sarg. Vielleicht ist da ein Ort, wo all die anderen schon warten. Wo wir zusammen sind und tanzen jeden Abend. Dann feiern wir ein Fest, alle fresh und ewig jung. Nur weil man verreckt, muss man nicht leben wie ein Hund. Wenn ich tot bin, fang ich wieder an mit Rauchen. Vielleicht noch Wochen, vielleicht Jahre. Doch eines Tages sind dann alle da. Ich besorg die Boxen und paar Kabel und mach uns eine alte Halle klar. Steffen legt auf und vielleicht spielen noch blond. Eintritt geht aufs Haus, die Getränke sind umsonst. Wir gestehen uns unsere Liebe, alle sind ein bisschen high. Weil irgendwer hat irgendwo erst sicher was dabei. Und wir scheinen, wir sind schön, holen die Zeit nach, die uns fehlt. Und auf einmal ist es 10, aber niemand muss schon gehen. Und ich schau zum Horizont, hier an diesem Ort. Warte ich, bis du kommst, vielleicht glüh ich schon mal vor. Wenn ich tot bin.